an Haaren gellender Klang in Reih und Glied wir stehen. Ein Fahnenmeer auf den Straßen entlang, wir wollen in die neue Zeit gehen. Die Sonne wärmt uns durch ihren Strahl, wohl locken schlägt das Herz in der Brust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Das jubelnde Volk grüßt uns auf den Straßen, wir ziehen stolz und ruhmreich vorbei. Der Schritt, der Stiefel hält lang in den Gassen, wach auf, mein Volk, heute bist du frei. Die Sonne wärmt uns durch ihren Strahl, voll Locken schlägt das Herz in der Brust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Und manchen Verlust haben wir hingenommen, es traf manchen jungen Soldat. Doch auch seine Tat trägt Erinnerung, die als Schmerzen noch reifen zur Tat. Die Sonne wärmt uns durch ihren Strahl, wohl noch schlägt das Herz in der Brust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Eisen mag brechen, noch nicht unser Treu, sie wird jeden Tag neu gestählt. Der Schande ein Ende und Deutschland wird frei, nur die Zukunft, sie zählt. Die Sonne wärmt uns durch ihren Strahl, voll Locken schlägt das Herz in der Brust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Eisen mag brechen, noch nicht unser Treu, sie wird jeden Tag neu gestählt. Der Schande ein Ende und Deutschland wird frei, nur die Zukunft, sie zählt. Die Sonne wärmt uns durch ihren Strahl, voll Locken schlägt das Herz in der Brust. Und Deutschland klingt es überall, wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust. Und Deutschland klingt es überall. Wir haben gesiegt, trotz manchen Verlust.